Die Ballade von Robin Hood. Ein Erzählkonzert mit Christian Brückner und dem Wilden Jazzorchester. Musik Martin Auer, Text John von Düffel. Neu erzählt nach den Originalballaden aus A Jest of Robin Hood. Idee und Konzeption Rüdiger Ruppert. Hört ihr, Leute, lasst euch sagen, was sich in Sherwood zugetragen. Wer sich im dunklen Wald verbarg, verarmt, geächtet und gejagt, ein Schrecken seine ganze Bande für alle Mächtigen im Lande. Ein Feind der Kirche und der Reichen und doch mit niemand zu vergleichen. Er war ein Räuber, aber gut, die Rede ist von Robin Hood. Jede große Geschichte hat mehr als einen Anfang. Die Legende von Robin Hood könnte mit seiner Jugend beginnen, den Tagen und Nächten, die er mit seinem Vater im Wald verbrachte, auf der Jagd. Robins Vater war Hugh von Locksley, Waldhüter des Königs in Sherwood Forest. Er brachte ihm das Bogenschießen bei, das Fechten und den Stockkampf. Von ihm lernte Robin alles über die Bäume und Tiere des Waldes und das Überleben in der Natur zu jeder Jahreszeit. Doch eigentlich beginnt Robins Geschichte viel früher. Lange vor seiner Geburt, im Jahre 1066, mit dem Krieg der Normannen gegen die Angelsachsen und der Schlacht von Hastings. Am Anfang war die Invasion. Mit 3000 Schiffen voller Soldaten landeten die Normannen an der Südküste Englands. Ihr Anführer war Wilhelm der Eroberer. Plündernd zog er mit seinem Heer durch den Süden von England. Am 14. Oktober 1066 kam es bei Hastings zur Schlacht um die Krone. Mehr als 10.000 Krieger standen sich gegenüber. Als der angelsächsische König von einem Pfeil getroffen wird und auf dem Schlachtfeld stirbt, wird mit Wilhelm dem Eroberer ein Normanne König von England. Robin von Locksley war zu dieser Zeit noch nicht geboren. Doch für seine Vorfahren bedeutete es den Verlust ihrer Freiheit. Die Fremdherrschaft durch die Normannen war für die Angelsachsen nur zu ertragen, weil es auch milde Herrscher gab, wie Richard Löwenherz, der ein gerechter König zu sein versuchte. Ihm diente Robins Vater als Waldhüter von Sherwood Forest treu. Doch dann verließ Richard Löwenherz England und zog als Kreuzritter nach Palästina. Stellvertreter auf dem englischen Thron wurde sein Bruder Prinz Johann, den die Leute spöttisch Johann ohne Land nannten, da England nicht wirklich sein Königreich war. Prinz Johann regierte mit harter Hand. Den stolzen Angelsachsen nahm er ihre angestammten Rechte. Allen voran das Recht zu jagen, wohl wissend, dass viele von ihnen, wie Robins Vater, ohne die Jagd nicht überleben konnten. Der Sheriff von Nottingham, dessen Burg an den Wald von Sherwood grenzte, war ein enger Vertrauter von Prinz Johann Und wie viele Normannen hasste er insgeheim die Angelsachsen. Robins Vater war ihm ein Dorn im Auge. Also entließ er ihn als Waldhüter von Sherwood Forest, erteilte ihm striktes Jagdverbot und bestrafte ihn als Wilddieb, als er sich widersetzte. Am Beispiel seines Vaters erlebte Robin die Ungerechtigkeit des Sheriffs und in ihm reifte der Entschluss, für die Freiheit zu kämpfen, auch wenn er dafür gegen das Gesetz verstoßen musste. Zu der Zeit, als aus Robert von Locksley Robin Hood wurde, war er schon ein junger Mann und bekannter Bogenschütze, geächtet, besitzlos und ohne Zuhause. Aber er war nicht allein. Immer mehr verarmte, entrechtete Adlige, Ritter und einfache Leute schlossen sich ihm an und bildeten eine Bande, The Merry Men, die fröhlichen Gefährten. Denn alles konnte ihnen der Sheriff von Nottingham nehmen, ihre Rechte, ihre Habe, ihren guten Namen, nur nicht ihre Fröhlichkeit und ihre Freundschaft. Robin stand im Sherwood-Wald, gelehnt an einen Baum. Gleich neben ihm stand Little John und war sehr gut gelaunt. Auch William Scarlett lachte laut und Mut, der Müllers Sohn. Sie scherzten über Nottingham und Johann auf dem Thron. Was tun wir? Was lassen wir? Wen greifen wir heute an? Wem lauern wir auf? Wen rauben wir aus? Wie, Robin, lautet dein Plan? Den Bauern mit seiner Ernte, sprach der. Den Bäcker mit seinem Brot, den lassen wir ruhig seiner Wege ziehen, selbst in der größten Not. Wir rauben und wir stehlen nichts von keinem, der wenig hat. Den Reichen nehmen wir reichlich weg, dann werden alle satt. Fröhlich und vergnügt ging es bei den Merry Men jedoch nicht jeden Tag zu, besonders im Winter, wenn die Bäume kahl waren und sich Robin mit seinen Gefährten tief in den Wald zurückziehen musste. In der dunklen Jahreszeit hatten sie nicht nur die Häscher des Sheriffs zu fürchten, sondern auch Kälte und Hunger. Nur wenige Kaufleute kamen des Wegs, um in Burg Nottingham Geschäfte zu machen. Auch die Bischöfe und Äbte des reichen Klosters St. Mary's wagten sich kaum durch den Wald, um beim Sheriff ihren Teil der Steuern und Abgaben einzukassieren. Nicht selten mussten sich Robin und seine Gefährten mit leeren Mägen in ihren Höhlen und Baumhäusern schlafen legen. Oft hielt sie der Hunger wach, während sich der Wald in der Dunkelheit wandelte und die Tiere der Nacht übernahmen. Nachts, wenn die andere Seite des Waldes erwachte, dachte Robin oft an sein altes Zuhause, seinen Vater, seine Mutter und den schlimmsten aller Tage, als er von einem seiner Streifzüge heimgekehrt war und das Gut seiner Eltern zerstört fand, niedergebrannt bis auf die Grundmauern. Trauer, Wut und Bitterkeit überkamen ihn bei der Erinnerung. Doch Robin war der Anführer der Merry Men und durfte nicht verzagen. Nie würde er vergessen, dass jeder seiner Gefährten ähnliches Unrecht erlitten hatte. Sie alle hatten keine Bleibe mehr und galten als vogelfrei. Niemand durfte ihnen Unterschlupf gewähren, ihnen zu essen und zu trinken geben. Jeder durfte sie töten wie einen Vogel, den man vom Himmel schießt. Sie standen außerhalb des Gesetzes und hatten nichts zu verlieren, nur ihr Leben. Doch wenn morgens über dem Wald die Sonne aufging, verflogen die düsteren Gedanken. Robin streifte durch die Nebelschwaden und den funkelnden Tau der Gräser und Büsche. Der Wald erschien ihm so vertraut wie geheimnisvoll. Er hätte nirgendwo sonst auf der Welt sein mögen. Prinz Johann ohne Land hatte ihnen ihr Land und ihre Rechte genommen, aber an den Grenzen von Sherwood Forest endete seine Macht. Hier waren sie die Könige des Waldes. Erfrischt kehrte Robin von seiner Morgenwanderung zurück und wollte den hungrigen, verfrorenen Gefährten gerade Mut machen, als Mutsch von seinem Aussichtsposten herunterkletterte und fette Beute meldete. Ein Mönch kommt Richtung Nottingham geritten, ein richtiger Fettwanst auf einem Packpferd, das unter ihm aussieht wie ein Pony. »Hat er die Satteltaschen voller Geld?« fragte Scarlett, der sich neu einkleiden wollte. »Hat er Proviant?« fragte Little John, der gar nicht Little war, sondern von allen der Größte und auch den größten Hunger hatte. Mutsch grinste. »Er hat einen Proviantkorb dabei, aus dem er ein Hühnerbein nach dem anderen futtert, und seine Satteltaschen sind prall gefüllt. Worauf warten wir?« Die Gefährten warfen ihrem Anführer einen fragenden Blick zu. »Ihr kennt meine Meinung, alles für Gott, nichts für die Kirche.« Robin hatte kaum zu Ende gesprochen. Da lief die ganze Bande schon los und legte sich auf die Lauer. »Aber es muss ein fairer Kampf sein, Mann gegen Mann, nicht alle gegen einen«, mahnte Robin, stellte sich mitten auf den Weg und versperrte die Brücke über den vom Winterregen angeschwollenen Fluss. Als der Mönch auf seinem Pferd heranzuckelte, zeigte sich, dass Mutsch nicht übertrieben hatte. Er wirkte so breit, wie Little John lang war. »Halt!« rief Robin und hieß ihn absteigen. Der Kloß in der Kutte verspeiste erst noch ein Hühnerbein und rollte dann gemächlich vom Pferd. »Wer bist du, halbe Portion?« Statt einer Antwort warf Robin ihm einen Stock zu, und es begann ein Kampf, in dem Robin seine ganze Geschicklichkeit aufbieten musste, denn der dicke Mönch hatte Bärenkräfte. In dem langen Zweikampf gab es keinen Sieger. Immer wenn es Robin gelang, den Mönch mit flinken Schlagfolgen außer Gefecht zu setzen, benötigte dieser nur ein, zwei kräftige Hiebe, um sich zu befreien. Dieses Spiel wiederholte sich so oft und so lange, bis beide völlig außer Atem waren und eine Pause brauchten. »Kann ich jetzt endlich über den Fluss?« japste der Mönch. »Ich bezweifle, dass die Brücke dich trägt«, keuchte Robin. Und seine Gefährten, die längst aus ihrem Versteck gekommen waren und wie Zuschauer am Wegesrand saßen, sahen mit an, wie der Koloss aufstand und ans Ufer trat. »Dann gehe ich durchs Wasser. Ich kann eine Erfrischung gebrauchen.« »Nimm mich mit«, rief Robin und sprang ihm auf den Rücken. Doch anstatt ihn abzuschütteln, trug ihn der Mönch Huckepack und watete mit schweren Schritten durch den Fluss. Die Bande johlte und lachte, als Robin trockenen Fußes das andere Ufer erreichte. »Zu dumm«, sagte der Mönch dann und kratzte sich am Kopf. »Ich habe mein Pferd vergessen. Ich muss noch mal zurück, aber jetzt trägst du mich.« Die Merry Men johlten und lachten noch lauter, als Robin den dicken Mönch aufsitzen ließ und durch das Wasser wieder zurücktrug. Mit dem Gewicht auf dem Buckel sank er zweimal bis zur Brust ein und tauchte an der tiefsten Stelle unter, aber er schaffte es, und der Mönch nickte anerkennend, als Robin ihn am Ufer absetzte. »Ich bin der Mönch von den Heiligen Quellen«, bot er ihm die Hand. »Aber die meisten nennen mich Bruder Tuck.« Robin schlug ein. »Ich bin Robert von Locksley, aber die meisten nennen mich Robin Hood. Und das sind meine Gefährten, die Merry Men.« Der Mönch schien nicht überrascht. »Ich habe gehört, dass hier in Sherwood Forest eine Bande haust, die so manchen Bischof und reichen Kaufmann zum Festschmaus bittet, auf dessen Kosten. Diesmal lädt euch Bruder Tuck zum Essen ein.« Er zog aus seinen Satteltaschen einen riesigen Schinken, einen noch riesigeren Käse, getrockneten Fisch, Pasteten und Terrinen, dazu ein Landbrot von echtem Schrot und Korn. Ausgehungert machten sich die Gefährten darüber her. »Das ist das beste Brot, was ich je gegessen habe«, lobte Mutsch, der Müllerssohn. Und Scarlett mit den scharlachroten Hosen, der sich gerne noch besser ausstaffiert hätte, erkundigte sich schinkenkauend, was der Mönch in Nottingham eigentlich wolle. »Gute Frage«, pflichtete Robin ihm bei. »Warum reitet ein Mönch durch Sherwood Forest, wenn er nicht zum Sheriff von Nottingham will?« Bruder Tuck war mit einem Schlauch Wein beschäftigt, deswegen antwortete er nicht sofort. Doch nachdem er ausgiebig probiert hatte, brummte er: »Ich will so wenig nach Nottingham wie zurück ins Kloster St. Mary's. Der Bischof hat mich aus dem Mönchsorden ausgeschlossen. Ich bin ein Geächteter wie ihr.« Für einen Moment hörten die Merry Men auf zu schmatzen. »Warum?« »Unser Bischof ist der Meinung, dass ich faul bin und gefräßig, dass ich mehr verdaue als denke und beim Beten oft einschlafe, was ich nicht bestreite. Aber am meisten hasst er mich für meine Ehrlichkeit. Mir gefallen die Geschäfte nicht, die der Bischof mit dem Sheriff macht, und ich habe ihm gesagt, dass wir ein Kloster sind und kein Geldhaus.« Die Merry Men lachten und Bruder Tuck schenkte den Wein aus. Robin erhob seinen Becher. »Willkommen bei den Merry Men. Ein Merry Man werden war alles, was ich in Sherwood wollte. Aber ich will ehrlich sein, ich esse für drei und schlafe für zwei. Das Einzige, was ich wirklich kann, ist kochen.« »Aber das ist doch das Wichtigste«, jubelten alle wie mit einer Stimme, und darauf tranken die Merrymen, die mit Bruder Tuck wieder einer mehr geworden waren. Die Sonne war längst untergegangen, als sie sich endlich schlafen legten. Robin aber tat kein Auge zu, sondern starrte in den Sternenhimmel. Ihm gingen die Worte von Bruder Tuck nicht aus dem Kopf. Was für Pläne schmiedete der Erzbischof mit dem Sheriff? In was für Geschäfte waren sie verwickelt? Doch als er Bruder Tuck fragen wollte, was er noch darüber wusste, schlief dieser schon tief und fest. Prinz Johann regiert ohne Land, der Sheriff ohne Herz, der König und sein Adjutant, die können uns hinterwärts. Der Bischof von St. Mary's auch, der seinen Segen leiht, zu jedem Unrecht, jeder List und Schande weit und breit. Der Bischof, Sheriff und der Prinz betrügen Hand in Hand. Von allen Banden sind die drei die übelste im Land. Mit einem säuerlichen Gesicht schloss der Sheriff das Fenster, um die Spottverse auszusperren, die aus dem Waldrand vor Burg Nottingham bis in seine Gemächer drangen. »Unverschämtes Pack«, schimpfte er. »Aufgewiegelt von diesem Dieb und Gesetzesbrecher Robin Hood. Aber ich werde ihn schnappen, und wenn ich Sherwood Forest dafür abholzen lassen muss...« Er zog die Vorhänge zu und wandte sich dann wieder an seinen hohen Gast, der auf einem Lehnstuhl im Halbdunkel saß. »Verzeiht, Majestät, diese Lieder sind einfach nicht totzukriegen. So geht es zu, wenn man die Angelsachsen sich selbst überlässt. Diesen Wilden ist ihre Freiheit wichtiger als Recht und Ordnung. Am liebsten wäre jeder von ihnen sein eigener König. Statt zu gehorchen, laufen sie diesem Robin Hood hinterher und nennen ihn Freiheitskämpfer, einen gewöhnlichen Straßenräuber.« Der gebieterische Schatten auf dem Lehnstuhl winkte ab mit einer schlaffen, langfingrigen Hand. »Wir haben andere Sorgen als Robin Hood. Größere«, ließ Prinz Johann seine dünne Stimme hören. »Mein Bruder Richard sitzt nicht mehr so sicher in Gefangenschaft, wie erhofft. Das Volk hat Lösegeld für ihn gesammelt, gewaltige Summen, trotz der hohen Steuern. Anscheinend haben die Leute noch genug Geld, um ihren König Richard freizukaufen.« Es lag ein Vorwurf in den Worten des ältlichen Prinzen. Der Sheriff senkte den Kopf. »In der Grafschaft Nottingham haben wir die Steuern eurer Majestät restlos eingetrieben und jeden, der nicht zahlen konnte, hart bestraft. Dennoch, mein lieber Nottingham, kommen aus dieser Gegend besonders hohe Spenden. Ein Löwenanteil heißt es für Richard Löwenherz, wie das Volk meinen Bruder lachhafterweise nennt. Aber vergessen Sie nicht, wenn Richard auf den Thron zurückkehrt, ist nicht nur meine Zeit vorbei, sondern auch Ihre, Sheriff. Mein Bruder wird seine Getreuen wieder als Statthalter einsetzen, und wir waren die längste Zeit an der Macht. Was, Majestät, wenn ich für den Erhalt eurer Macht mehr getan hätte, als ihr meint? Sprecht, Der Löwenanteil des Lösegelds kommt von dem königstreuen Ritter Richard Lee. Ihm gehört das meiste Land der Grafschaft, aber seine Kassen waren nach den Steuern leer. Um für die Freilassung von Richard Löwenherz zu spenden, musste er Schulden machen und bat den Bischof des Klosters St. Mary's um Geld. Was Sie, Sheriff, verhindert haben, hoffe ich. Im Gegenteil. Ich habe den Bischof sogar ermuntert, Richard Lee einen großzügigen Schuldschein auszustellen. Unter einer Bedingung: zahlt der Ritter seine Schulden nicht pünktlich zurück, fallen seine Ländereien zu gleichen Teilen an die Kirche und die Krone. Der Anflug eines Lächelns huschte über das Gesicht des Prinzen. Dann wurde er wieder ernst. Ich danke euch, Sheriff. Aber wenn Richard zurückkehrt, werde ich bedauerlicherweise kein König mehr sein. Dankt mir, flüsterte der Sheriff weiter, wenn ihr den ganzen Plan kennt. Das Lösegeld für König Richard wird diejenigen, die ihn gefangen halten, nie erreichen. Jeder weiß, wie unsicher die Straßen Englands sind, solange Robin Hood sein Unwesen treibt. Robin Hood würde niemals das Lösegeld für König Richard stehlen. Er ist meinem Bruder teuer geben, widersprach Prinz Johann heftig. Man kann sich in Robin Hood leicht täuschen, erwiderte der Sheriff ruhig. Was ist er schon? Ein guter Bogenschütze im grünen Gewand mit ein paar Bauerntölpeln im Gefolge. Nun, ein guter Bogenschütze ist auch Guy von Gisborne, und grünes Tuch gibt es reichlich. Guy von Gisborne soll das Lösegeld rauben? Als Robin Hood verkleidet? Sie sagen es, Majestät. Ich fürchte, die Beliebtheit unseres Freiheitshelden wird ein wenig leiden. Aber kann man Guy von Gisborne trauen? Was, wenn er mit seinen Taten prahlt? Wenn er herumerzählt, ich hätte dafür gesorgt, dass mein eigener Bruder nicht freikommt? Iwo? Der Sheriff behielt seine zufriedene Miene. Er selbst hat das größte Interesse daran, den Überfall Robin Hood in die Schuhe zu schieben. Nur dann bekommt Guy auch das Mädchen, das Robin von klein auf versprochen war, Lady Marian. Und Robin Hood verliert seine Ehre und seine Liebe. Für einen Moment war Prinz Johann sprachlos und griff mit seinen dünnen, langen Fingern nach der Hand des Sheriffs. »Das, mein lieber Sheriff«, stammelte er, »nenne ich einen Plan, einen wahrhaft teuflischen.« »Ich wusste, Majestät, dass er euch gefällt.« War Rich Edley, der einst mit Richard tritt. für Löwenherz und Engelland mit Schwert und Lanze stritt. Ein Bruder war er seinem Herrn. Doch dann begann der Gram, als König Richard seinen Ritter nicht mit auf Kreuzzug nahm. Als Richard dann gefangen ward, brach Richard Lee das Herz. Als nähme man ein Stück von ihm, empfand er Löwenschmerz. Ritter in Sicht, rief Mutsch, der Müllerssohn, von seinem Ausguck, als er zwischen den Baumwipfeln eine Rüstung aufblitzen sah. Die Gefährten griffen sofort zu den Waffen und machten sich auf einen harten Kampf gefasst. Doch der Ritter, der da hoch zu Ross des Weges kam, gab seinem Pferd nicht die Sporen, sondern ließ Kopf und Zügel hängen. Schwerfällig trottete das prächtige Streitross in Richtung des Klosters St. Mary's und schien bei jedem Schritt lieber umkehren zu wollen. An seinem Wappen erkannte Robin Hood den stolzen Richard Lee. Er selbst war kaum wiederzuerkennen. Seiner blanken Rüstung zum Trotz wirkte er elend und unglücklich. »Sir«, verneigte sich Robin am Wegesrand, »er musste Richard Lee einige Male beim Namen rufen, bevor dessen behelmter Kopf sich hob. So sehr war der Ritter in trübe Gedanken versunken.« Um ihn aufzumuntern, lud Robin ihn zum Essen. »Wollt ihr uns nicht sagen, Sir, was euch bedrückt?« fragte Robin, als sich der Ritter erhob, um seinen kummervollen Ritt fortzusetzen. »Wenn dieser Tag zu Ende geht, werde ich kein Sir und Ritter mehr sein«, seufzte er. »Heute verliere ich meine Ländereien, meine Burg und alles, was ich habe, bis auf diese Rüstung und mein Pferd.« Unter den Merry Men kam Empörung auf. Doch Richard Lee hob beschwichtigend die Hand. »Es ist meine eigene Schuld. Ich habe mir Geld geliehen und kann es nicht rechtzeitig zurückzahlen. Ich hatte gehofft, König Richard würde durch unser Lösegeld schnell freikommen und alles würde so werden wie früher. Aber seine Rückkehr verzögert sich und meine Zahlungsfrist läuft ab. Für das Geld, das ihr gespendet habt, nimmt sich der Bischof euer Land? Na fein, rief Bruder Tuck, der ganz gegen seine Gewohnheit aufgehört hatte zu essen. »Sind wir uns nicht schon mal begegnet?« musterte der Ritter den Mönch. »Im Kloster. Ich habe euch die Kisten voller Geld getragen. Und heute stehe ich da mit leeren Händen«, senkte Richard Lee den Blick. »Ihr seht in mir noch immer den Ritter, aber ich bin ein Bettler in einer Rüstung.« »Genau. Deshalb hasse ich das Kloster, wegen dieser Geschäfte und der Fastenzeit«, brummte Tuck. »Bete für mich, Bruder.« Richard Lee ging zu seinem Pferd und wandte sich zum Abschied noch einmal an alle. »Betet für unseren König, Richard Löwenherz.« Damit wollte er losreiten, doch Robin griff ihm in die Zügel. »Vielleicht, Sir, können wir mehr tun als beten?« »Was hast du vor, Robin, das Kloster überfallen?« Little John rieb sich bereits die Hände. Doch darauf ging Robin nicht ein. Sein Blick war fest auf Richard Lee gerichtet. »Das Geld, das ihr für die Freilassung Richards gespendet habt, hätte die Kirche spenden sollen. Schließlich hat sie unseren König auf Kreuzzug geschickt.« »Meine Rede«, rief Little John, »wir rauben das Kloster aus.« »Wir nehmen genauso viel, wie der Bischof diesem Ritter hier schuldet. Nicht einen Schilling mehr«, sagte Robin, die Augen weiter auf Sir Richard Lee geheftet, in dessen verzweifelter Miene zum ersten Mal ein Fünkchen Hoffnung aufkam. Wir begleiten euch ins Kloster St. Mary's und Tuck kommt mit, entschied Robin. Das Stundenglas im Blick saß der Bischof am Tisch des Empfangssaals vom Kloster St. Mary's und verspeiste Schinkenröllchen von der kalten Platte, die ihm der Prior gebracht hatte, um die Wartezeit zu verkürzen. Wir sollten, mein lieber Prior, die Zahlungstermine nicht mehr auf die Mittagszeit legen, das bringt meine Verdauung durcheinander. Ich bezweifle, dass Richard Lee um 12 hier erscheinen wird, gab der Prior zur Antwort und sah der verrinnenden Zeit nach, die Sandkorn für Sandkorn zur vollen Stunde herabrieselte. Nur ein paar Körnchen waren noch übrig, als im Klosterhof Stimmen und Hufgetrappel laut wurden. »Ihr seid ein guter Prior, aber ein schlechter Menschenkenner«, sagte der Bischof und klatschte in seine beringten Hände. »Bringt mir seinen Schuldschein, Prior, und mehr Zungenwurst!« In dem Moment läuteten die Glocken der Klosterkapelle und der Ritter betrat den Empfangssaal. »Pünktlich auf die Minute, verehrtester«, begrüßte ihn der Bischof und streckte ihm huldvoll die Hand mit dem großen roten Rubin entgegen. »Auf euch ist Verlass. Dann können wir unser Geschäft jetzt zu Ende bringen.« Der Ritter deutete eine Verbeugung an und blieb stehen. »Ich muss um Zahlungsaufschub bitten, Bischof. Der Freikauf unseres Königs, wie ihr wisst, verzögert sich. Sobald Richard Löwenherz zurück ist, werde ich all meine Schulden begleichen.« Der Bischof warf dem Prior einen vielsagenden Blick zu und tat dann so, als müsste er den Schuldschein nochmals lesen. »Wenn meine Augen nicht trügen, Sir, steht hier schwarz auf weiß, dass ihr euch verpflichtet, die fällige Summe heute Schlag 12 zu bezahlen. Ihr werdet verstehen, dass es umgekehrt meine Pflicht ist, eure Güter und Ländereien zu pfänden, wenn nicht schweren Herzens, aber so steht es geschrieben.« »Ich schwöre, Bischof, bei allem, was mir heilig ist, ihr werdet euer Geld bekommen. Worum ich euch bitte, ist Zeit.« »Mein lieber Herr Ritter, Zeit ist Geld. Und so wie es aussieht, haben Sie weder noch. Prior, reichen Sie uns die Pfändungsurkunde. Ich habe das ganze Geld für die Freilassung des Königs gegeben. Was Sie mit dem Geld machen, ist Ihre Sache, mein Bester. Durch die Pfändung gehört es Ihnen und Sie sind schuldenfrei. Unterschreiben Sie hier.« »Niemals«, verkündete Richard Lee, und wie auf ein Zeichen flogen hinter ihm die Türen des Empfangssaals auf, vermummte Gestalten brachten Kisten voller Geld, stellten sie in die Mitte des Raumes und klappten die Deckel auf. Das Glitzern von Gold- und Silbermünzen erfüllte den Raum. Dem Bischof und dem Prior gingen die Augen über. »Wie ich sehe, sind Sie nicht willens, den Freikauf unseres Königs zu unterstützen? Beenden wir also das Geschäft«, übernahm Richard Lee das Wort. »Geben Sie mir den Schuldschein zurück, Bischof, getilgt und quittiert zur vereinbarten Stunde.« »Aber woher? Wie ist das möglich?« »Das ist eine lange Geschichte. Und Zeit ist Geld, unterschreiben Sie.« »Reichen Sie mir die Feder, Prior«, seufzte der Bischof. Doch stattdessen griff der Prior zum leergelaufenen Stundenglas und hielt es in die Höhe. »Sekunde«, krähte er, Die Zahlung kommt zu spät. Die Uhr hat 12 geschlagen. Das letzte Sandkorn ist bereits gefallen. Seht her! Doch der Prior hatte es kaum herumgezeigt. Da zischte ein Pfeil durch die Luft und streifte die Sanduhr so, dass sie herumwirbelte und der Sand sich verteilte. Wortlos ergriff der Bischof die Feder, unterschrieb und überreichte Sir Richard Lee den Schuldschein so schnell, wie er sich noch nie von einem Schuldschein getrennt hatte. Robin Hood mit seinem Bogen, seinen Gefährten und dem Ritter war schon wieder tief im Wald, als der Prior feststellte, dass der Schatz, den ihnen die Begleiter des Ritters gebracht hatten, in ihrer eigenen Schatzkammer fehlte. Sir Richard Lee hatte Wort gehalten, nur nicht so wie gedacht. Das Geld, das er dem Kloster gegeben hatte, hatte auf Schilling und Penny dem Kloster gehört. Bessere Zeiten bahnten sich an. Das Lösegeld für die Freilassung von Richard Löwenherz war auf dem Weg. Die Tage der Unterdrückung schienen gezählt. Doch Robin und Sir Richard Lee waren sich einig, dass man die Bosheiten seiner Gegner nicht unterschätzen durfte. Der Sheriff und Prinz Johann würden nicht tatenlos zusehen und warten, bis man sie aus ihren Ämtern jagte. Irgendetwas hatten sie ausgeheckt. Aber was? Darüber hatte Robin bei seinem Besuch auf dem Rittergut lange mit Sir Richard Lee gesprochen, und er dachte auf dem Rückweg durch Sherwood Forest noch immer darüber nach. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne fingen sich in den Laubkronen, der Abendhauch war kalt, so dass Robin den Umhang mit dem Wappen überwarf, den er Scarlett mitbringen wollte, der Verkleidungen so liebte wie seine scharlachroten Hosen. Alle anderen Merrymen trugen grün. Dadurch waren sie für ihre Verfolger im Wald von Sherwood unsichtbar. Nur ein geübtes Auge konnte sie zwischen den Büschen und dem Blattwerk der Bäume erkennen. Und Robins Auge war das geübteste. Sonst wäre ihm der grüngewandete Angreifer entgangen, der an der Wegbiegung hinter den Sträuchern auf ihn lauerte. Wie zufällig verlangsamte Robin seine Schritte und tat so, als hätte er sich verlaufen. Er ging ein Stück zurück und bog kurz in einen Seitenpfad, um zu sehen, ob sich der andere ins Offene wagen und auf ihn stürzen würde. Irgendeine Gefahr ging von ihm aus. Vielleicht, weil der andere genau das tat, was er an seiner Stelle getan hätte: abwarten. Doch die Geduld seines Gegenübers schien unendlich. Nach einer Zeit hatte Robin das Versteckspiel satt und ging auf den Verborgenen zu, eine Hand zum Gruß erhoben, die andere unter dem Umhang am Knauf seines Jagdmessers. »Guten Abend, Fremder. Wollt ihr mir nicht sagen, wer ihr seid?« »Mich kennt jedes Kind«, tönte es aus dem Gebüsch. »Warum versteckt ihr euch dann?« »Ich überlege, ob du es wert bist, meine Bekanntschaft zu machen«, sagte der andere. Robin sah nicht nur den Schaft seines Bogens zwischen den Ästen, er sah auch, dass die Sehne gespannt war und ein Pfeil auflag, dessen Spitze auf ihn zeigte. »Ihr scheint kein sonderlich guter Kämpfer zu sein«, sagte Robin mit ruhiger Stimme, »sonst hättet ihr es nicht nötig, auf einen Wehrlosen anzulegen aus dem Hinterhalt.« »Kein guter Kämpfer?« Der andere lachte und kam hinter den Sträuchern zum Vorschein. Sein grünes Gewand glich Robins, ebenso wie der spitze Jagdhut, den er tief ins Gesicht gezogen hatte. Nicht mal die Fasanenfeder an der Seite fehlte. »Erkennst du mich nicht?« lachte der andere ihn aus und sagte dann todernst, »Ich bin Robin Hood.« »Ihr wollt Robin Hood sein? Der legendäre Bogenschütze?« fragte Robin und hüllte sich ganz in den Umhang mit dem Wappen von Sir Richard Lee. »Dann gebt mir eine Kostprobe eures Könnens. Seht ihr den Zweig, der dort hinten aus dem Eichenstamm wächst? Robin Hood würde ihn treffen.« Der Zweig war nur ein Zweiglein, die Entfernung mehr als 200 Fuß. Doch Robin hatte kaum darauf gezeigt, als der andere die Bogensehne schnellen ließ. Der Pfeil sauste durch die Luft und nagelte den kleinen Eichenspross in den Stamm. Robin Hood nickte anerkennend. »Euer Schuss, mein Herr, ist wahrhaftig Robin Hoods würdig. Und doch bin ich nicht ganz überzeugt. Ihr seid ein guter Bogenschütze, ohne Zweifel, aber seid ihr wirklich der Beste?« »Kannst du es besser?« erwiderte der andere barsch. »Das würde ich mir nicht anmaßen. Ich meine nur, wenn ihr wirklich Robin Hood wärt, könntet ihr dem ersten Pfeil noch einen zweiten hinterherschießen und ihn spalten.« »Ich kann dir die Kehle durchschneiden«, brauste der andere auf und griff nach seinem Jagdmesser, ließ es dann aber stecken. »Zum Glück für dich habe ich Wichtigeres zu tun.« »Verzeiht«, gab Robin sich kleinlaut, »aber würdet ihr mir verraten, was Robin Hood Wichtiges vorhat? Das wüsste ich für mein Leben gern.« Der andere Robin machte einen Schritt auf ihn zu und knurrte, »Ich will es dir sagen, weil mich nichts davon abhalten kann, du erst recht nicht, Freundchen. Ich werde den Tross für König Richards Freilassung überfallen und das Lösegeld rauben.« »Das würde Robin Hood niemals tun«, brauste nun Robin auf. »Er ist ein Geächteter und ein Dieb, aber ein Gerechter.« »Ein Dieb und gerecht«, der andere lachte schallend. »Du glaubst doch nicht etwa die Ammenmärchen vom Rächer der Enterbten, dem Beschützer der Witwen und Waisen? Warum sollte Robin Hood besser sein als Guy von Gisborne und all die anderen Vogelfreien, die rauben und morden müssen, um zu überleben?« Guy von Gisborne. Mit diesem Namen hatte sich sein Doppelgänger verraten. Robin kamen sogleich die Verse über den berüchtigten Räuber und Mörder aus Herefordshire in den Sinn. Wer reist und einen Penny hat, der ist für immer verloren. Kommt er auf seinem Weg vorbei an Guy von Gisborns Zorn. Ein Menschenleben gilt ihm nichts, ob hoch, ob tief geboren. Mord ist ein Kinderspiel, nicht mehr für Guy von Gisborns Zorn. »Verzeiht nochmals, aber ich fürchte, ihr täuscht euch«, sagte Robin, nachdem Guy von Gisborne zu Ende gelacht hatte. »Meines Wissens hat Robin Hood nicht vor, das Lösegeld zu rauben. Im Gegenteil, er wird dafür sorgen, dass es sicher durch Nottingham kommt.« »Deines Wissens?« höhnte Guy von Gisborne. »Und woher willst du das wissen?« »Weil ich Robin Hood bin«, sagte Robin und streifte den Umhang ab. Im Nu hatte Guy von Gisborne sein Jagdmesser gezückt und Robin das seine. »Jetzt werden wir sehen, wer von uns beiden der wahre König der Diebe ist«, zischte Guy von Gisborne. »Wenn ich mit dir fertig bin, wird es nur noch einen Robin Hood geben.« Damit holte er aus zu einer wütenden Attacke. Mehr als einmal drang die scharfe Klinge seines Gegners durch Robins grünes Gewand. Auch Guy von Gisborns Verkleidung färbte sich an vielen Stellen rot. Der Kampf blieb lange unentschieden. Guy erwies sich als der Stärkere, Robin als der Schnellere. Keiner von beiden konnte die Oberhand gewinnen. Doch Gisborns Zorn wurde mit jedem vergeblichen Angriff größer statt kleiner. Seine Kräfte nahmen zu und dann geschah es. Im Zurückweichen stolperte Robin über eine Baumwurzel, verlor das Gleichgewicht und seine Waffe. Guy war augenblicklich über ihm, drückte ihn mit seinem Gewicht zu Boden und erhob sein Messer für den letzten tödlichen Stich, den Robin noch abfangen konnte. Doch die Messerspitze schwebte jetzt wenige Zoll über seiner Kehle und senkte sich mit Gisborns unerbittlicher Zornesgewalt. »Es freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Robin Hood, wenn auch nur kurz«, keuchte Guy. »Doch vielleicht tröstet es dich, dass ein Teil von dir nach deinem Tod weiterlebt. Der Sheriff hat mir alles, was dein war, versprochen, wenn ich dich töte und in deinem Namen das Lösegeld raube, sobald du nicht mehr bist. Werde ich kein Geächteter mehr sein, sondern Herr über Gisborn und Locksley. Und ich bekomme Lady Marian zur Frau.« Bei der Erwähnung von Lady Marian zuckte Robin zusammen und bäumte sich auf. Doch Guy ließ sich nicht abschütteln. Er ritt jetzt auf Robins Muskeln, riss das Messer noch einmal in die Höhe für den Todesstoß und rief: »Fahr zur Hölle, Robin Hood!« Aber auch Robins Zorn wurde unbändig. Er fühlte nichts mehr außer Wut. Und als das Messer niedersauste, packte er mit bloßen Händen die Klinge und lenkte sie um im letzten Moment. Bis zum Schaft bohrte sich der scharfe Stahl in Guy von Gisborns Bauch und ein Schwall von Blut ergoss sich über Robins Gesicht, bevor sein Peiniger nach hinten kippte und verblutend auf dem Rücken lag. Was sich der richtige Robin Hood vorgenommen hatte, das tat er auch. Zusammen mit den Merry Men gab er dem Tross zur Freilassung des Königs Deckung und begleitete das Lösegeld sicher durch Sherwood Forest. Jetzt schien es nur noch eine Frage der Zeit, bis Richard Löwenherz wiederkam. Robin hätte Gründe gehabt, fröhlich zu sein. Doch seine Stimmung entsprach dem Regen, der auf ihrer Rückreise eingesetzt hatte und die Pfade in sumpfige Pfützen verwandelte. Die Merry Men kamen nur langsam voran. Sie hatten einen Bettler in bunter Jacke am Wegesrand aufgelesen, so geschwächt, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Little John und Mooch, der Müllerssohn, mussten ihn abwechselnd auf den Schultern tragen. Erst um Mitternacht erreichten sie ihren Unterschlupf, wo Bruder Tuck ihnen einen warmen Empfang bereitete. Er machte Feuer, tischte auf, schenkte ein. Nachdem sich der bunt gekleidete Bettler gestärkt hatte, erwies er sich zur Freude aller als Harlekin, der die ganze Tafel mit seinen Kunststücken und Scherzen zum Lachen brachte. Nur Robin hielt sich abseits und lachte nicht mit. All die Jahre hatte er es vermieden, von Lady Marian zu sprechen. Seit er ein Geächteter war, musste er sie sich aus dem Kopf schlagen. Niemals würde ihr Vater, Lord Fitzwater von Malaset, die Hand seiner Tochter einem Dieb geben, der in den Wäldern von Sherwood hauste, und wäre sie ihm tausendmal versprochen. Wer vogelfrei war, besaß keine Rechte und konnte kein Ehemann sein. Ausgerechnet Guy von Gisborn hatte die wunde Stelle in Robins Herz berührt. Wenn der Sheriff einem Mörder die Heirat mit Marian als Belohnung versprach, konnte das nur bedeuten, dass Lord Fitzwater seine Tochter unter die Haube bringen wollte, und zwar mit Gewinn. Vielleicht hatte er schon die nächste Partie für sie ausgehandelt, wenn nicht mit Guy von Gisborn, dann mit einem anderen. Lord Fitzwater von Malaset, so heißt ein reicher Mann, der sich nur eine Frage stellt, wie er mehr kriegen kann. Fitzwater hat ein schönes Kind mit einem Herz aus Gold. Doch was er noch viel schöner findet, ist, wenn der Rubel rollt. Sein Töchterchen, den liebsten Schatz, verkauft er jedermann, wenn derjenige für Marion genug bezahlen kann. Robin war so tief in seinen Sorgen und Sehnsüchten versunken, dass er erst jetzt bemerkte, was der Harlekin sang. Am liebsten wäre er sofort aufgesprungen, hätte ihn am Kragen seiner bunten Jacke gepackt und ausgefragt. Doch er wartete das Gelächter und die Trinksprüche rund ums Lagerfeuer ab. Wie kommst du auf Lord Fitzwater und seine Tochter? Die Frage ist, mein Herr, wie komme ich hin? Erwiderte der Harlekin verschmitzt. Morgen ist Hochzeit in Merlaset und meine Füße tragen mich nicht so weit. Hochzeit in Merlaset? Robin wurde bleich. Ja, man sagt, die Braut sei traurig, da wird ein Spaßmacher gebraucht. Der Harlekin stand auf und vollführte eine kleine Pantomime. Eine Braut, die sich die Augen ausweint, und ein Bräutigam, der breitbeinig daherkommt mit Taschen voller Geld. Und wer ist der Glückliche? Rief einer aus der Runde. Niemand, gab der Harlekin zurück. Denn wenn die Braut unglücklich ist, wird's auf kurz oder lang auch der Bräutigam, sogar ein Schurke wie Doncaster. Sir Roger Doncaster! Jetzt packte Robin den Harlekin doch am Kragen. Doncaster war der Erzfeind seines Vaters, ein habgieriger Geschäftemacher, der sich die Güter der Geächteten unter den Nagel riss. Und jetzt auch noch Marion. Wir reiten sofort! Robin ließ dem Harlekin keine Zeit für Widerworte, setzte ihn aufs Pferd, drückte ihm seine Laute in die Hand und übernahm die Zügel. Verblüfft sahen die Merrymen den beiden nach auf ihrem Ritt durch die Nacht. In Merlaset herrschte schon Hochbetrieb, als Robin und der Harlekin am nächsten Tag eintrafen. Vor der Kirche sammelten sich die Bauern und Bediensteten in ihrer Festtagskleidung. Robin zog einen Kapuzenumhang über und nahm sich die Laute des Harlekins, um als dessen Begleiter durchzugehen. Unterm Kirchenportal stand bereits Lord Fitzwater im Prachtmantel und wartete so ungeduldig auf seine Tochter, als wäre er der Bräutigam. Doncaster und die Trauzeugen schienen schon in der Kirche zu sein. Offenbar verspätete sich die Braut. Robin stahl sich aus der Menge der Umstehenden und kletterte über das Spalier des nahegelegenen Gutshauses in Lady Marians Zimmer. Niemand. Unten in der Halle hörte er die Rufe der Dienstboten nach Marion. Offensichtlich hatte sie die Flucht ergriffen. Also kletterte Robin wieder aus dem Fenster und suchte sie an ihren Lieblingsplätzen und Geheimverstecken von früher. Ganz Merlaset war auf den Beinen und durchkämmte die Umgebung. Doch Marion schien wie vom Erdboden verschluckt. Robin machte sich große Sorgen, ihr könnte etwas zugestoßen sein. Die Nacht brach herein, die Hoffnung sank, als Robin an einer Lichtung vorbeikam, auf der ein Knabe saß und in den Sternenhimmel schaute. Er sprach ihn an, doch der Junge in seiner schwarzen Kutte rührte sich nicht. »Hast du Lady Marion gesehen?« Robin näherte sich dem stillen Knaben und tippte ihm auf die Schulter. Da fuhr der Junge herum und schlug mit dem Schwert auf ihn ein. Robin konnte zurückspringen und fand am Waldboden einen Ast, um sich zu verteidigen. Doch der Knabe führte sein Schwert sehr geschickt und zerschlug nach und nach alles Holz, das Robin zwischen sich und die Klinge bringen konnte. Immer weiter wurde er in den Wald zurückgedrängt. Als sich seine Kapuze in den Zweigen verfing, war es nicht nur um seine Tarnung geschehen. Robin stand auch mit dem Rücken gegen einen mächtigen Stamm. Der Knabe hatte schon zum letzten Hieb ausgeholt. Da ließ er sein Schwert sinken und sagte nur: »Robin!« Dann streifte auch er seine Kapuze ab. »Marion!« Sie war es. Die Haare stramm zurückgebunden, das Gesicht hart und angespannt vom Kampf. »Eine Braut habe ich gesucht und einen tapferen Jüngling gefunden«, lächelte Robin. Dann schloss er sie in die Arme. Die besten Schützen sind geladen nach Nottingham auf grünem Rasen, wo sich mit allen anderen misst im Wettstreit, wer der Beste ist. Ob jung, ob alt, arm oder reich, der Stand, die Stellung, alles gleich. Es zählt nicht, was man hat und ist, nur ob der Pfeil ins Schwarze trifft. Denn wer den besten Bogen führt, wird mit dem Silberpfeil geehrt. Geschmiedet für die Ewigkeit, so wie der Ruhm, den er verleiht. »Das ist eine Falle«, waren sich alle einig, als sie den Aufruf des Sheriffs von Nottingham hörten. Doch genauso einig waren sich Little John Scarlet und Mooch, dass sie in diese Falle gehen mussten, um Robin Hood beizustehen. Der Sheriff hatte ihn mit diesem Preisschießen unmissverständlich herausgefordert. Es gab keinen besseren Bogenschützen, das wusste jedes Kind. Doch nicht nur deshalb musste Robin den Silberpfeil gewinnen. Er wollte dem Sheriff zeigen, dass er ihn niemals erwischen würde, weder in Sherwood Forest noch auf dem grünen Rasen vor Nottingham zwischen lauter Soldaten und Wachen. Eine einfache Verkleidung würde dafür nicht reichen. Robin und die Merry Men streuten sich Asche übers Haar und rieben sie sich ins Gesicht. Little John, Scarlet und Mooch mussten lachen bei ihrem Anblick. Die Merry Men waren greise geworden, grauhaarig, runzlig und fahl. Robin dagegen bekam einen Schrecken, als er sich in einer klaren Pfütze betrachtete. Er sah aus wie sein Vater. Doch er fand, dass es richtig war, dieses Gesicht zu tragen. Schließlich ging es ihm im Grunde seines Herzens nicht um seinen Triumph, sondern um Rache für seinen Vater. Als die Merry Men den Rasenplatz von Nottingham erreichten, ging es dort schon zu wie auf dem Jahrmarkt. Buden waren aufgebaut, Händler mit Bauchläden liefen umher, Gaukler führten ihre Kunststücke vor. Die Soldaten des Sheriffs hielten sich im Hintergrund. Auch bei den Zielscheiben waren nur wenige Wachen aufgestellt, die es zuließen, dass ein paar kleinere Jungs mit ihren Bögen um die Wette schossen und Robin Hood spielten. Beim Klang der Fanfaren stoben sie auseinander. Auf einer Tribüne nahm der Sheriff von Nottingham mit seinem Gefolge Platz und präsentierte auf einem Samtkissen den Silberpfeil für den Sieger. Dann erklärte er den Wettkampf für eröffnet. Die ersten Runden setzten Robin und die Gefährten aus. Sie warteten, bis die Zielscheiben in größere Entfernung gerückt wurden. Dann mischten sich Scarlett und Mooch unter die Schützen, sowie als letzter Little John. Alle drei trafen mitten ins Schwarze, was Robin mit Stolz erfüllte. Nur ein Scharfschütze aus der Leibgarde des Sheriffs konnte es ihnen gleich tun, so wie ein Benediktinermönch in einer groben Kutte, den sie den Krummen nannten, weil er so schief und vornüber gebeugt dastand. Doch scheinbar mühelos traf er mitten ins Ziel. »Könnte einer von uns sein«, meinte Mooch anerkennend. »Zu jung«, scherzte Little John mit Blick auf ihre greisenhafte Tarnung. Für die letzte Runde wurden die Zielscheiben ans äußerste Ende des Rasens gestellt. Aus der Ferne erschien der schwarze Kreis in der Mitte kaum größer als ein Stecknadelkopf. Der Scharfschütze der Leibgarde schoss daneben. Auch Mooch und Scarlett verfehlten knapp. Jetzt war der Krumme an der Reihe. Schief stand er in seiner Mönchskutte da und zielte ohne den Kopf zu heben. Mit traumwandlerischer Sicherheit schwirrte sein Pfeil durch die Luft und traf mitten ins Schwarze. Ungläubiges Staunen. Dann brandeten Applaus und Jubel auf. Doch der Krumme schien sich kaum dafür zu interessieren. Er ließ seinen kapuzenverhangenen Blick kurz über die Menge schweifen und duckte sich weg, während der Preisrichter an Little John herantrat. »Willst du noch schießen oder gleich aufgeben?« Doch Little John tat nichts dergleichen. »Hier ist mein Lehrmeister«, sagte er nur und trat beiseite, um Robin Hood Platz zu machen. Der Preisrichter warf einen fragenden Blick zum Sheriff auf der Tribüne. Doch die Menge hielt schon wieder den Atem an. Little Johns Lehrmeister hatte bereits seinen Bogen gespannt und durch die Stille sauste sein Pfeil mit einem hohen, singenden Ton, gefolgt von dem Geräusch splitternden Holzes. Das Staunen war noch ungläubiger, der Jubel noch größer. Der Pfeil hatte den seines Vorgängers vom Schaft bis zur Spitze in zwei Hälften gespalten. Das Preisschießen war entschieden. »Dieser Meisterschuss wird in die Geschichte eingehen«, lobte der Sheriff von Nottingham und winkte den Siegesschützen zu sich auf die Tribüne für die Preisverleihung. Dabei musterte er das graue, faltige Gesicht im Schatten der Kapuze misstrauisch. »Wie kann es sein, dass ein solch vortrefflicher Bogenschütze nicht in unseren Diensten steht?« »Ich bin lieber mein eigener Herr«, sagte Robin Hood halblaut, während er aus den Augenwinkeln nach einem Fluchtweg Ausschau hielt. Links und rechts standen Little John und der Krumme, dahinter die Schaulustigen, dicht gedrängt. Alle Seitengänge der Tribüne wurden von Wachen verstellt. Die Falle schloss sich zusehends. »Treten Sie in meine Dienste«, wiederholte der Sheriff sein Angebot. »Einen Bogenschützen mit Ihren Fähigkeiten würde ich fürstlich entlohnen. In meiner Leibgarde hätten Sie viele Freiheiten.« »Freiheiten vielleicht«, erwiderte Robin. »Doch ich bevorzuge die Freiheit.« Alle Umstehenden erstarrten. Was dieser Unbekannte dem Sheriff ins Gesicht zu sagen wagte, war mehr als ein Nein, es war Rebellion. Einen Moment herrschte Totenstill. Zu hören waren nur die Stiefel der Soldaten und das metallische Geräusch gezückter Schwerter. Die Falle schnappte zu. Der Sheriff verzog den Mund zu einem vergifteten Lächeln und übergab Robin den Silberpfeil. »Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Können und Ihrem Mut. Sagen Sie, sind wir uns nicht schon einmal begegnet?« »Im Namen meines Lehrmeisters danke ich ergebenst, Sheriff, aber wir müssen jetzt gehen«, mischte sich Little John ein und wollte Robin wegzerren. Mooch und Scarlett hatten in der Menge eine kleine Lücke freigesperrt. Wenn Sie das Überraschungsmoment nutzten, konnten Sie vielleicht den Ring der Soldaten durchbrechen und in den Wald entkommen. Doch Robin rührte sich nicht von der Stelle. Statt zu verschwinden, schob er seine Kapuze zurück und zeigte dem Sheriff das graue Gesicht seines Vaters. Ihr erinnert euch vielleicht nicht mehr an Hugh von Locksley, Sheriff? Aber kein Angelsachse wird jemals vergessen, was ihr ihm angetan habt. Noch ehe der Sheriff den Befehl zur Festnahme geben konnte, zog der Krumme ein Jagdmesser aus seiner Kutte, um es Robin in den Bauch zu rammen. Doch Little John sprang dazwischen, reckte sich zu voller Größe und streckte den Krummen mit einem Faustschlag zu Boden. Polternd fiel er die Stufen der Tribüne hinunter. Die Menge wich entsetzt zurück. Es war Guy von Gisborne, der Mörder, der den Zweikampf mit Robin überlebt hatte. Diesmal fiel er unglücklich. Sein eigenes Messer steckte in seiner Brust. Ein Tumult entstand. Little John, Robin, Scarlet und Mooch kletterten die Tribüne hinunter, überrumpelten zwei Wachen und liefen über den Rasen Richtung Waldrand, verfolgt von einem Trupp Soldaten und den Kommandos des Sheriffs. Der Scharfschütze, der eben noch mit ihnen um die Wette geschossen hatte, zielte jetzt auf sie. Zwei, dreimal musste Robin in vollem Lauf seinen Pfeilen ausweichen, dann hörte er hinter sich Little John aufstöhnen. Der Scharfschütze hatte ihn im Oberschenkel getroffen. »Lauf weiter, Robin, lauf!« ächzte Little John. Doch Robin machte kehrt und stützte den Verwundeten. Die Soldaten waren ihnen auf den Fersen. »Lauft und lasst mich liegen!« schrie Little John noch einmal unter Schmerzen. »Sonst sterben wir alle!« »Dann sterben wir!« entschied Robin. »Aber wir lassen dich nicht im Stich!« Er hob den Silberpfeil, den er noch in der Hand hielt, und schleuderte ihn mit aller Kraft auf den Hauptmann, den er an der Schulter traf. In der Verwirrung, die das auslöste, schleppten sie Little John weiter zum rettenden Wald. Doch die Soldaten nahmen die Verfolgung schon wieder auf. »Seht nur!« rief Mooch und stand plötzlich still. Auch die anderen stockten bei dem Anblick. Da brach ein Pferd durch das Unterholz zwischen den Bäumen mit einem Reiter von knabenhafter Gestalt, der auf sie zugaloppierte. »Marion!« rief Robin mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Erleichterung. Doch es blieb keine Zeit für Fragen. Marion schwang sich vom Sattel und half Robin dabei, Little John auf das Pferd zu verfrachten, dem sie einen Klaps gab, damit es zu Bruder Tuck zurücktrabte. Dann schlug sie sich mit Robin, Scarlet und Mooch in die Büsche. Nach Robins Sieg beim Preisschießen und der gelungenen Flucht schien es, als hätte der Sheriff seinen Kampf gegen die Geächteten von Sherwood Forest aufgegeben. Wenn seine Häscher den Merrymen zufällig über den Weg liefen, suchten sie schnell das Weite. Im Wald begann eine unbeschwerte Zeit. Little John erholte sich von seiner Verletzung und vor lauter Dankbarkeit am Leben zu sein, jagte und fischte er so viel für die Bande, dass Bruder Tuck mit dem Kochen kaum nachkam. Umso mehr staunte Mutsch, als am helllichten Tag eine Schar Soldaten heranritt, eingekeilt in ihrer Mitte Sir Rich at Lee. Soweit Mutsch sehen konnte, war er nicht gefesselt oder in Ketten, doch bei der Überzahl konnten die Soldaten ihn auch so dazu zwingen, das Geheimversteck der Merryman zu verraten. Mutsch ließ seinen schrillsten Warnruf hören, doch die Gefährten hatten sich dermaßen an die Gefahrlosigkeit gewöhnt, dass sie nicht daran dachten, in Deckung zu gehen, geschweige denn ihren Unterschlupf mit Ästen und Zweigen zu tarnen. Stattdessen schlenderten sie gemächlich zum Hohlweg, um nachzusehen, was los war. Die meisten von ihnen hatten nicht einmal Waffen dabei. Die Reiterschar machte Halt. Der Anführer in voller Rüstung hob seinen Eisenhandschuh zu einem Gruß, der wie eine Drohung aussah. Robin trat vor, wandte sich aber an Sir Richard Lee. »Wen führt ihr zu uns, Sir?« »Ich dachte, Freunde brächten Freunde.« Doch Richard Lee senkte nur wortlos den Kopf und ließ den Anführer sprechen, der sein Visier nicht hochklappte. »Das sollen die besten Kämpfer der Grafschaft sein. In Nottingham erzählt man von tapferen Männern, den treffsichersten Bogenschützen weit und breit. Doch was ich sehe, ist ein Haufen ohne Disziplin und Ordnung. Lasst es nicht darauf ankommen, das rate ich euch«, gab Robin zurück. »Bist du der Befehlshaber?« »Ich bin ein Geächteter unter Geächteten.« »Aber Ihr Lehrmeister«, wurde der Anführer ungeduldig. »Ihr Lehrmeister«, antwortete Robin, »ist der Wald. Wer seinen Bogen in Not und Hunger führt, der lernt beim ersten Schuss zu treffen und keinen Pfeil zu verschießen.« »Dann bist du Robin Hood«, musterte ihn der Behelmte. Robin nickte. »Und wer seid ihr, dass ihr mich nicht kennt?« Doch der Anführer überhörte die Frage und deutete mit seiner Eisenhand auf Bruder Tuck. »Dieser Mönch da sieht nicht aus, als käme er aus Not und Hunger, sondern aus der Vorratskammer eines Klosters.« Die Soldaten lachten. Bruder Tuck indessen verneigte sich und sagte, ehrlich wie immer, »Verzeiht, hoher Herr, aber ich habe hier mehr gottesfürchtige Menschen gefunden als im Kloster St. Mary's. Wenn ihr uns nicht glaubt, fragt den Bischof, was er für König Richard getan hat«, fügte Robin hinzu. »Er nennt uns ungläubig und gesetzlos. Doch wir dienen Gott und dem König treu. Gott schütze den König! Gott schütze Richard Löwenherz!« riefen die Merrymen wie mit einer Stimme. Die Soldaten nahmen Haltung an. »Prinz Johann habt ihr herzlich wenig Treue gezeigt«, widersprach der Oberste. »Dabei wäre es eure Pflicht gewesen, so wie es die Pflicht eines Königs ist, gerecht zu sein.« »Und wer oder was gerecht ist, bestimmt ihr?« fragte der Anführer spöttisch. »Nicht wir«, sagte Robin, »das Volk.« Er hatte erwartet, dass die Soldaten daraufhin angreifen würden. Doch zu seiner Verblüffung gab der Anführer das Zeichen zum Absitzen und kam mit offenem Visier auf ihn zu. »Was starrst du so?« fragte er Robin mit freundlicher Miene. »Ich wollte selber sehen, ob es stimmt, was man von Robin Hood und seiner Bande sagt. Man rühmt euch im Übrigen nicht nur als Bogenschützen und Kämpfer für die Gerechtigkeit, sondern auch für eure Gastfreundschaft.« Das war ein deutlicher Wink. Doch so wie Robin ging es auch den Gefährten. Alle starrten in das Gesicht unter dem Helm, das sie von jeder Gold- und Silbermünze kannten. Keiner regte sich, bis schließlich Little John in die Knie ging und ausrief: »Willkommen in Sherwood, mein König!« Und alle folgten seinem Beispiel. »Willkommen, Richard Löwenherz!« An der Seite des Königs war Sir Richard Lee vom Pferd gestiegen und schickte Bruder Tuck Wein holen. Der schnappte kurz nach Luft und rannte dann so schnell wie nie. König Richard Löwenherz indessen nahm Helm und Eisenhandschuh ab und legte Robin eine Hand auf die Schulter. »Du führst nicht nur einen guten Bogen, mein Freund, sondern auch eine treffsichere Zunge. Nur in einem Punkt hast du Unrecht. Du bist kein Geächteter unter Geächteten mehr. Ihr alle steht von jetzt an unter meinem Schutz. Wer euch ein Leid zufügt, bekommt es mit Richard Löwenherz zu tun.« Bruder Tuck war mit dem Wein zur Stelle, dem besten Tropfen, den er finden konnte, und schenkte großzügig aus. »Auf die Rückkehr unseres Königs!« riefen Robin und seine Gefährten. »Auf Richard Löwenherz!« Der König jedoch gebot Einhalt. »Wenn ihr erlaubt, trinken wir auf diejenigen, denen ich meine Rückkehr verdanke. Auf Robin Hood und die Merry Men, mögen sie alle Tage so fröhlich sein.« So endet die Legende von Robin Hood. Was noch kommt, ist nicht legendär. Er bekam seine Rechte, seines Vaters Besitz und Marian liebte ihn sehr. Die Merry Men gingen in die Dörfer zurück und verdienten sich ihr täglich Brot. Mooch wurde Müller, Scarlet Offizier, denn die Uniform war so schön rot. Bruder Tuck wurde Wirt, zum fröhlichen Mönch. Little John brachte ihm Fisch und Wild. Und wer bei den beiden zu Abend aß, bekam die Legende erzählt. Die Geschichte von Sherwood und Nottingham. Vom Kampf gegen Unrecht und Not. Vom Sieg über Falschheit und Waffengewalt, die Armen und Schwachen bedroht. Es ist die Geschichte der Merry Men, die sich jede Zeit neu erzählt. Denn jede Zeit braucht einen Robin Hood. Und das bis ans Ende der Welt. Die Ballade von Robin Hood. Ein Erzählkonzert mit Christian Brückner und dem Wilden Jazzorchester. Musik Martin Auer, Text John von Düffel. Neu erzählt nach den Originalballaden aus A Jest of Robin Hood. Idee und Konzeption Rüdiger Ruppert. Produktion Martin Auer, Rüdiger Ruppert, Argon Verlag Berlin und HR2 Kultur. Mit Erzähler Christian Brückner, Balladen Caroline Lux, Musiker des Wilden Jazzorchesters. Musikaufnahmen Traumtonstudio Berlin, Tonmeister Andreas Lammel. Weitere Aufnahmen und Mischung Martin Offig, Mastering Christoph Stickel. Redaktion Cordula Huth.